Und dann hielt ich meine Rede, Simon. Die Rede, die ich unterwegs in die Stadt vorbereitet und einstudiert hatte. Ich sagte: Was sein Alter betrifft, Mutter, so sehe ich das nicht als Problem an. Wenn ich für Männer attraktiv sein und zugleich herausfinden will, ob Männer auch für mich attraktiv sind, scheint mir das die beste Methode zu sein. Dieser Mann ist der Test. Die 25 Jahre Altersunterschied bedeuten in meinen Augen, dass er 25 Jahre mehr Erfahrung hat als jemand meines Alters. Wir reden hier schließlich nicht vom Heiraten. Ich habe dir doch gesagt, es geht nur darum, dass wir Freude aneinander haben. Und zum Teil habe ich Freude an ihm, weil er 25 Jahre älter ist als ich. Und sie sagte: Und er hat Freude an dir, weil du 25 Jahre jünger bist als er. Ich sagte: Nimm es mir nicht übel, Mutter, aber bist du vielleicht eifersüchtig? Und sie lachte und sagte: Liebes, ich bin 63 und seit über 40 Jahren glücklich mit deinem Vater verheiratet. Es stimmt, sagte sie, und vielleicht findest du es ja aufregend, das zu wissen, aber als Simon in dem Stück von Cinch, der Christie war und ich die Peggy Mike gespielt habe, war ich in ihn verknallt wie alle anderen. Er war ungeheuer attraktiv, energiegeladen, mitreißend, spielerisch. Er war ein großer, starker Schauspieler, ein wunderbarer Schauspieler, dessen Talent schon damals weit größer war als das anderer. Ja, ich war verknallt in ihn, aber ich war verheiratet und schwanger mit dir. Diese Verliebtheit war etwas, das ich hinter mir gelassen habe. Seither habe ich ihn, glaube ich, kaum 10-mal gesehen. Als Schauspieler respektiere ich ihn sehr. Aber ich bin besorgt wegen dieses Klinikaufenthalts, dass jemand sich selbst in eine psychiatrische Klinik einweisen lässt und dort, ganz gleich wie kurz oder lange, bleibt, ist keine Kleinigkeit. Hör zu, sagte sie, für mich ist es wichtig, dass du dich nicht blindlings in diese Sache hineinstürzt. Du solltest nicht etwas tun, das eine 20-Jährige aus Mangel an Erfahrung tun würde. Ich will nicht, dass du handelst wie ein unschuldiges Mädchen. Und ich sagte: Aber ich bin doch wohl kaum unschuldig, Mutter. Ich fragte sie, was mir ihrer Meinung nach passieren könnte, das mir nicht auch mit jedem anderen passieren könnte. Und sie sagte: Was mir Angst macht? Mir macht die Tatsache Angst, dass er mit jedem Tag älter wird. So ist das doch. Man ist 65 und dann ist man 66, dann 67 und so weiter. In ein paar Jahren ist er 70, dann bist du mit einem 70-Jährigen zusammen. Und dann ist es noch nicht zu Ende, sagte sie. Ein paar Jahre später ist er 75. Es hört nie auf, es geht immer weiter. Er wird gesundheitliche Probleme haben, wie alte Menschen sie eben haben, und vielleicht auch das eine oder andere schlimmere Leiden, und du wirst diejenige sein, die ihn pflegen muss. Liebst du ihn? Fragte sie. Ich sagte: Ich glaube schon. Und sie fragte: Liebt er dich? Und wieder antwortete ich: Ich glaube schon. Es wird alles gut werden, Mutter. Ich finde, dass er sich mehr Sorgen machen muss als ich. Für ihn ist diese Situation heikler als für mich. Sie fragte: Inwiefern? Und ich sagte: Na ja, wie du schon gesagt hast, ich probiere das zum ersten Mal aus. Auch für ihn ist das etwas Neues, aber nicht annähernd so wie für mich. Ich war sehr überrascht, wie viel Freude es mir macht. Aber ich kann noch nicht behaupten, dass es eine Verwandlung ist, die ich auf Dauer will. Und sie sagte: Na gut, ich will das alles nicht breitwalzen und ihm eine Dringlichkeit geben, die es nicht hat und vielleicht nie haben wird. Es war mir wichtig, dich zu sehen. Und ich muss noch einmal sagen, ich bin von deiner Erscheinung sehr beeindruckt. Und ich fragte sie: Und deswegen denkst du, dass du lieber eine heterosexuelle Tochter gehabt hättest? Sie sagte: Deswegen denke ich, dass du vielleicht lieber nicht mehr lesbisch sein möchtest. Du kannst natürlich tun, was du willst. Dazu hast du in deiner unabhängigen Kindheit uns erzogen. Aber die Veränderung deiner körperlichen Erscheinung springt mir ins Auge. Du legst großen Wert darauf, dass alle es merken. Du schminkst dir sogar die Augen. Es ist eine beeindruckende Verwandlung. Und da sagte ich: Was meinst du, würde Dad dazu sagen? Und sie sagte: Er konnte nicht mitkommen. In ein paar Tagen hat ein neues Stück Premiere und da kann er nicht weg. Aber er will dich sehen. Und sobald das Stück läuft, fliegt er her, wenn es dir recht ist. Dann kannst du ihn selbst fragen. Tja, da sind wir nun also. Möchtest du einen Einkaufsbummel machen? Ich bewundere schon die ganze Zeit deine Schuhe. Wo hast du die gekauft? Ich sagte es ihr und sie sagte, würde es dir was ausmachen, wenn ich mir auch so ein paar kaufen würde? Willst du mitkommen, wenn ich sie mir kaufe? Und so fuhren wir mit einem Taxi zur Madison Avenue und dort hat sie sich ein paar zweifarbige spitze Lacklederpumps in rosa und beige mit kurzen Stilettabsätzen gekauft. Jetzt geht sie in meinen Prada-Schuhen in Michigan herum. Auch meinen Rock hat sie bewundert. Und so haben wir in Soho nach einem Rock mit einem Schnitt wie meinem gesucht. Ein gutes Ende, nicht? Aber weißt du, was sie gesagt hat, als sie sich mit ihren Einkäufen am späten Nachmittag auf den Weg zum Flughafen gemacht hat? Das ist das eigentliche Ende der Geschichte, nicht die Schuhe. Sie sagte, beim Mittagessen hast du versucht, es wie das normalste und vernünftigste Arrangement der Welt aussehen zu lassen, was es natürlich nicht ist. Aber Außenstehende werden dich nur frustrieren, wenn sie versuchen, dir etwas auszureden, was du dir jeden Tag beim Aufwachen wünschst und was dich über das Öde einerlei des Alltags erhebt. Ich muss sagen, als ich davon erfuhr, da fand ich es dumm und irregeleitet. Und jetzt, nachdem ich mit dir gesprochen habe und wir den Tag miteinander verbracht und zum ersten Mal, seit du aufs College gegangen bist, einen gemeinsamen Einkaufsbummel gemacht haben, jetzt, da ich sehe, dass du diese Sache ganz ruhig und rational und mit Bedacht angehst, finde ich es noch immer dumm und irregeleitet. Peggy hielt inne. Sie hatte beinahe eine halbe Stunde gebraucht, um das Gespräch mit ihrer Mutter wiederzugeben. Und in dieser Zeit hatte er geschwiegen und sich nicht aus dem Sessel gerührt. Und obwohl er mehrmals das Gefühl gehabt hatte, sie habe genug erzählt, hatte er ihr auch nicht gesagt, sie solle aufhören. Es lag aber auch gar nicht in seinem Interesse, ihr zu sagen, sie solle aufhören. Vielmehr lag es in seinem Interesse, alles herauszufinden, alles zu hören. Auch wenn es sein musste, den Satz, »Ich kann noch nicht behaupten, dass es eine Verwandlung ist, die ich auf Dauer will.« »Das war's«, sagte Peggy, »das war alles. Das war ziemlich genau das, was gesagt wurde.« »War es besser oder schlimmer, als du es dir vorgestellt hattest?«, fragte er. »Viel besser. Als ich in die Stadt gefahren bin, war ich sehr angespannt.« »Na, es klingt, als hättest du dir das sparen können. Du hast dich sehr gut gehalten.« »Und auf dem Rückweg war ich ebenfalls angespannt, weil ich wusste, dass ich dir davon erzählen würde und dass dir, wenn ich es wahrheitsgetreu wiedergeben würde, nicht alles gefallen würde. Dazu bestand aber ebenfalls kein Grund. Ja? Ich hoffe, was ich gesagt habe, hat dich nicht gegen meine Mutter aufgebracht. Sie hat gesagt, was eine Mutter eben sagt. Ich verstehe das.« Er lachte und fuhr fort, »ich kann nicht behaupten, dass ich ihr widersprechen würde.« Leise und errötend, sagte Peggy, ich hoffe, es hat dich nicht gegen mich aufgebracht. Es erfüllt mich eher mit Bewunderung, sagte er. Du bist vor nichts zurückgewichen, weder bei ihr noch bei mir. Wirklich? Du bist nicht gekränkt? Nein. Aber natürlich war er sehr wohl gekränkt. Er war gekränkt und wütend. Er hatte schweigend zugehört, aufmerksam zugehört, wie er es sein Leben lang auf der Bühne und anderswo getan hatte. Doch Carols Ausführungen über den Alterungsprozess und die Gefahr, die dieser für ihre Tochter bedeutete, hatten ihn besonders geschmerzt. Und auch das »dumm und irregeleitet« ließ ihn, so sanft er jetzt auch sprach, keineswegs unberührt. Eigentlich empörte ihn die ganze Sache. Ja, wenn Peggy 22 gewesen wäre und der Altersunterschied 40 Jahre betragen hätte, aber wieso dieses seltsam entmündigende Verhältnis zu einer abenteuerlustigen 40-jährigen Frau? Und warum zum Teufel scherte sich eine 40-jährige Frau darum, was ihre Eltern wollten? Sie hätten zumindest zum Teil froh sein sollen, dass sie mit ihm zusammen war, wenn auch aus rein materiellen Gründen. Hier ist der außergewöhnliche Mann mit viel Geld, der sich um sie kümmert. Immerhin wird sie ja auch nicht jünger. Sie kommt zur Ruhe bei einem Mann, der es im Leben zu etwas gebracht hat. Was ist daran so falsch? Stattdessen lautet die Botschaft, pass auf, dass du nicht als Pflegerin eines verrückten alten Mannes endest. Da Peggy seine Charakterisierung durch ihre Mutter anscheinend abgelehnt hatte, hielt er es allerdings für das Beste, weder dies noch alles andere, was ihm nicht gefallen hatte, zur Sprache zu bringen. Was sollte es bringen, die Mutter anzugreifen, weil sie sich eingemischt hatte? Da war es doch besser, er gab sich den Anschein, als könne er darüber nur lachen. Sollte Pegin ihn irgendwann mit den Augen ihrer Mutter sehen, gab es ohnehin nichts, was er dagegen tun oder sagen konnte. »Du bist wunderbar für mich«, sagte Pegin, »die Lösung all meiner Probleme.« »Und umgekehrt du für mich«, sagte er, und ließ es auf sich beruhen. Er sprach nicht weiter. Er sagte nicht, was deine Eltern betrifft, so würde ich es ihnen ja gern ersparen, aber ich kann mein Leben nicht nach ihren Gefühlen ausrichten. Ehrlich gesagt erscheinen mir ihre Gefühle nicht so bedeutsam, und in diesem Stadium sollten sie für dich eigentlich ebenfalls nicht so bedeutsam sein. Nein, diese Richtung würde er nicht einschlagen. Er würde nichts tun, um sich gegen diese elterlichen Bedenken zu verteidigen. Er würde ganz ruhig dasitzen, er würde geduldig sein und hoffen, dass die Familie aus dem Bild verschwand. Am nächsten Tag löste Pegin die Tapeten in ihrem Arbeitszimmer von den Wänden. Victoria hatte sie vor vielen Jahren ausgesucht, doch während sie Exler vollkommen gleichgültig waren, konnte Pegin ihren Anblick nicht ertragen und bat ihn, sie entfernen zu dürfen. Er sagte, sie könne mit dem Raum machen, was sie wolle. Ebenso mit dem nach hinten gelegenen Schlafzimmer im ersten Stock und dem benachbarten Badezimmer und mit jedem anderen Zimmer im Haus. Er sagte ihr, er könne ganz leicht einen Maler auftreiben, doch sie bestand darauf, die Tapeten selbst zu entfernen und die Wände eigenhändig zu bemalen und das Arbeitszimmer so offiziell in Besitz zu nehmen. Das nötige Werkzeug hatte sie zu Hause und an jenem Sonntag mitgebracht, einen Tag, nachdem ihre Mutter in New York die Klugheit ihrer Liebesaffäre bezweifelt hatte. Er ging im Verlauf des Tages sicher 10-mal in das Zimmer, in dem sie die Tapeten von den Wänden löste, und hatte jedes Mal denselben beruhigenden Gedanken. Sie würde nicht so eifrig arbeiten, wenn Carol sie überzeugt hätte, ihn zu verlassen. Sie würde nicht tun, was sie tat, wenn sie nicht vorhätte zu bleiben. Am Sonntagabend fuhr Pegin zurück zum College, wo sie früh am nächsten Morgen ein Seminar abhalten würde. Als gegen 10 Uhr das Telefon läutete, dachte er, es sei Pegin, die sagen wollte, sie sei gut angekommen. Doch sie war es nicht. Es war die sitzengelassene Dekanin. »Seien Sie gewarnt, Mr. Famous. Sie ist begehrenswert. Sie ist wagemutig. Und sie ist absolut rücksichtslos, absolut kaltherzig, unvergleichlich selbstsüchtig und vollkommen amoralisch.« Und damit legte sie auf. Am nächsten Morgen hatte Exler einen Termin in der Werkstatt. Der Mechaniker fuhr ihn in seinem Pickup nach Hause. Gegen Abend, wenn die Inspektion erledigt war, würde er Exler seinen Wagen zurückbringen. Exler ging mittags in die Küche, um sich ein Sandwich zu machen, und blickte zufällig aus dem Fenster, als etwas über das Feld jenseits der Scheune rannte und hinter dem Gebäude verschwand. Ein Mensch diesmal, kein Opossum. Er trat vom Fenster zurück und versuchte, einen zweiten, dritten, vierten Menschen zu entdecken. In den vergangenen Monaten hatte es im County eine besorgniserregende Einbruchserie gegeben. Es waren hauptsächlich unbewohnte Wochenendhäuser betroffen gewesen, und er fragte sich, ob das Fehlen eines Wagens im Carport vielleicht das Interesse der Diebe geweckt und ihn zum Ziel eines Einbruchs am helllichten Tag gemacht hatte. Rasch ging er auf den Speicher, holte seine Schrotflinte und lud sie. Dann kehrte er in die Küche zurück und hielt Ausschau nach den Eindringlingen. 100 Meter weiter nördlich, an der Straße, die in rechtem Winkel zur Zufahrt verlief, war ein Wagen geparkt, so weit entfernt, dass er nicht erkennen konnte, ob jemand darin saß. Dass dort ein Wagen parkte, ganz gleich, ob tagsüber oder abends, war ungewöhnlich. Jenseits der Straße erhob sich ein dicht bewaldeter Hügel, diesseits von ihr waren nur das brachliegende Feld, die Scheune, der Carport und sein Haus. Plötzlich schlich die Gestalt hinter der Scheune hervor und an ihr entlang und rannte dann zur Vorderseite des Hauses. Durch das Küchenfenster sah er, dass es sich um eine große, schlanke, blonde Frau in Jeans und einem dunkelblauen Skianorak handelte. Sie spähte durch ein Fenster ins Wohnzimmer. Da er noch immer nicht sicher war, ob sie allein war oder nicht, blieb er, das Gewehr in der Hand, ganz still stehen. Bald begann sie, von einem Fenster zum anderen zu gehen und verharrte bei jedem lang genug, um einen forschenden Blick hineinzuwerfen. Exler schlich durch die Hintertür hinaus und näherte sich der Frau bis auf 3 Meter. Sie bemerkte ihn nicht, denn sie starrte angestrengt durch eines der Wohnzimmerfenster auf der Südseite des Hauses. Er richtete die Flinte auf sie und sagte, »Was kann ich für Sie tun?« Sie fuhr herum und sah ihn an. »Oh«, schrie sie, »oh, es tut mir leid.« »Sind Sie allein?« »Ja, ich bin allein. Mein Name ist Louise Renner.« »Sie sind die Dekanin?« »Ja.« Sie wirkte nicht viel älter als Pegin, war aber ein Stück größer als sie und nur wenige Zentimeter kleiner als er. Und ihre aufrechte Haltung und das aus der hohen Stirn zurückgekämmte und zu einem strengen Knoten gebundene Haar verliehen ihr eine heroisch-statuarische Aura. »Was machen Sie eigentlich hier?« fragte er sie. »Ich halte mich unbefugt auf Ihrem Grundstück auf, ich weiß. Ich wollte nichts Schlimmes tun. Ich dachte, es wäre niemand zu Hause.« »Waren Sie schon einmal hier?« »Ich bin nur vorbeigefahren.« »Warum?« »Könnten Sie bitte das Gewehr herunternehmen? Das macht mich sehr nervös.« »Und Sie machen mich nervös, wenn Sie durch meine Fenster sehen.« »Es tut mir leid. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich war dumm. Das ist peinlich. Ich werde jetzt gehen.« »Was wollten Sie hier?« »Sie wissen, was ich hier wollte«, sagte sie. »Sagen Sie es mir.« »Ich wollte sehen, wohin sie jedes Wochenende verschwindet.« »Ihnen geht es schlecht. Sie sind den ganzen Weg von Vermont hierher gefahren, um das festzustellen.« »Sie hat mir versprochen, wir würden immer zusammen sein. Und 3 Wochen später war sie fort. Ich bitte nochmals um Entschuldigung. So etwas ist mir noch nie passiert«, sagte sie. »Ich möchte mich nochmals dafür entschuldigen. Ich hätte niemals hierher kommen sollen.« »Und die Tatsache, dass Sie mich kennengelernt haben, macht es vermutlich nicht besser.« »Nein. Es bewirkt nur, dass Sie innerlich vor Eifersucht kochen. Vor Hass, wenn Sie es genau wissen wollen. Sie haben gestern Abend angerufen. Ich habe mich im Augenblick nicht gut im Griff«, antwortete sie. »Aus Besessenheit rufen Sie an, aus Besessenheit schleichen Sie hier herum. Dabei sind Sie eine sehr attraktive Frau.« »Das habe ich noch nie aus dem Mund eines Mannes mit einem Gewehr im Anschlag gehört.« »Ich weiß nicht, warum sie sie verlassen hat und zu mir gekommen ist«, sagte er. »Ach nein? Sie sehen aus wie eine rothaarige Walküre und ich bin ein alter Mann.« »Ein alter Mann, der ein Star ist, Mr. Exler. Tun Sie nicht, als wären Sie ein Niemand.« »Möchten Sie nicht hereinkommen?«, fragte er sie. »Warum? Wollen Sie mich etwa ebenfalls verführen? Ist das Ihre Spezialität, Lesben umpolen?« »Madame, nicht ich bin hier der Spanner. Nicht ich habe um Mitternacht Ihre Eltern in Michigan angerufen. Nicht ich habe gestern Abend Mr. Famous angerufen. Sie sollten diesen anklagenden Ton lieber vermeiden.« »Ich bin nicht ich selbst.« »Finden Sie, dass sie es wert ist?« »Nein, natürlich nicht«, sagte sie. »Sie ist überhaupt nicht schön. Sie ist nicht besonders intelligent. Und sie ist nicht besonders erwachsen. Sie ist für ihr Alter ungewöhnlich kindlich. Im Grunde ist sie noch ein Mädchen. Sie hat ihre Freundin in Montana in einen Mann verwandelt. Sie hat mich in eine Bettlerin verwandelt. Wer weiß, in was sie verwandeln wird. Sie hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Woher kommt diese Kraft?« »Raten Sie doch mal«, sagte er. »Ist es das, was die Katastrophen heraufbeschwört?«, fragte die Dekanin. »Etwas an ihrer Sexualität ist sehr kraftvoll«, sagte er und sah, wie sie bei diesen Worten zusammenzuckte. Nein, es war gewiss nicht leicht für die Verliererin, dem Gewinner gegenüberzustehen. »Es gibt bei ihr viel Kraftvolles«, sagte die Dekanin. »Sie ist eine jungenhafte Frau. Sie ist eine Kindfrau. In ihr ist ein Mädchen, das nicht erwachsen geworden ist. Sie ist eine ausgekochte Naive. Aber es ist nicht allein ihre Sexualität, die so viel bewirkt. Es sind auch wir. Wir geben ihr eine Kraft, die sie eigentlich gar nicht hat. Pegin ist ein Niemand.« »Wäre sie ein Niemand, dann würden Sie nicht so leiden. Wäre sie ein Niemand, dann wären Sie nicht hier. Kommen Sie herein, dann können Sie alles aus der Nähe sehen.« Und er würde noch mehr über Pegin hören können, auch wenn das Urteil der Dekanin durch die Tatsache getrübt war, dass Pegin sie ausgenutzt hatte. Ja, er wollte, dass sie aus der Tiefe ihrer Verletzung über den Menschen sprach, der ihm von allen am nächsten stand. »Nein, das war mehr als genug«, sagte die Dekanin. »Kommen Sie herein«, wiederholte er. »Nein.« »Haben Sie Angst vor mir?«, fragte er. »Ich habe etwas Dummes getan, für das ich mich entschuldige. Ich bin in Ihre Privatsphäre eingedrungen, und das tut mir sehr leid. Jetzt möchte ich, dass Sie mich gehen lassen.« »Ich halte Sie nicht auf. Sie haben eine Art, mir moralische Vorwürfe zu machen, aber ich habe Sie nicht eingeladen.« »Warum wollen Sie dann jetzt, dass ich in Ihr Haus komme? Wäre es nicht ein großer Triumph, mit der Frau zu schlafen, mit der Pegin geschlafen hat?« »Ich habe nicht die Absicht. Ich bin zufrieden mit den Dingen, wie sie sind. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich wollte lediglich höflich sein. Ich könnte Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten.« »Nein«, sagte die Dekanin kalt. »Nein, Sie wollten mich ficken.« »Das ist es, was ich wollen sollte.« »Das ist es, was Sie wollen.« »Deswegen sind Sie hergekommen, um es Pegin heimzuzahlen?« Mit einem Mal konnte sie ihre Verzweiflung nicht mehr verbergen und brach in Tränen aus. »Zu spät. Zu spät«, schluchzte sie. Er verstand nicht, was sie meinte, fragte aber nicht. Sie überließ sich ganz ihrem Schmerz, schlug die Hände vor das Gesicht und weinte. Und er drehte sich um, ging das Gewehr in einer Hand zur Hintertür und versuchte zu glauben, dass nichts von dem, was Louise über Pegin gesagt hatte, sei es dort draußen vor dem Haus oder bei dem Anruf am Abend zuvor, ernst genommen werden konnte. Als er Pegin am Abend anrief, erwähnte er den Zwischenfall vom Nachmittag mit keinem Wort. Und auch als sie am nächsten Wochenende kam, erzählte er ihr nicht von Louises Besuch, ebenso wenig wie er, als sie miteinander schliefen, imstande war, die rothaarige Walküre und seine Fantasien über das, was nicht geschehen war, aus seinem Kopf zu verbannen. Der letzte Akt. Pegins Vater hatte nicht viel Positives beizutragen, als er am Samstag nach dem Besuch ihrer Mutter nach New York kam. Asa fuhr mit der Aufzählung der Gefahren dieser Liaison dort fort, wo Carol aufgehört hatte, und ließ sich zunächst über das fortgeschrittene Alter ihres Liebhabers und sodann über dessen ungewissen seelischen Zustand aus. Exlers Strategie blieb jedoch dieselbe. Tu so, als könntest du alles tolerieren, was du hörst. Greif nicht die Eltern an, solange Pegin fest bleibt und ihnen standhält. »Deine Mutter hatte recht, das ist eine wunderbare Frisur«, hatte ihr Vater, wie sie berichtete, gesagt. »Und was die Kleider betrifft, ebenfalls.« »Ja, findest du, ich sehe nett aus?« »Du siehst hinreißend aus«, hatte er gesagt. »Besser als früher?« »Anders, ganz anders.« »Sehe ich jetzt mehr wie die Tochter aus, die du gern gehabt hättest?« »Du hast jedenfalls eine Ausstrahlung, die du noch nie hattest.« »Aber jetzt erzähl mir von Simon.« Nach der schlimmen Sache im Kennedy Center hatte er einen Zusammenbruch und ist in eine psychiatrische Klinik gegangen, hatte sie gesagt. »Ist es das, worüber du mit mir sprechen wolltest?« »Ja«, hatte er gesagt. »Jeder hat mal ernste Probleme, Dad.« »Aber nicht jeder landet damit in einer psychiatrischen Klinik.« »Wo wir schon dabei sind«, hatte sie gesagt, »was ist mit dem Altersunterschied? Möchtest du nicht auch darüber sprechen?« »Ich möchte dich lieber etwas anderes fragen. Bist du betört von seinem Ruhm, Pegin? Du weißt ja, es gibt bestimmte Menschen, die ihr eigenes Kraftfeld haben, ein Magnetfeld, das sie umgibt. In seinem Fall kommt es daher, dass er ein Star ist. Lässt du dich davon betören?« Sie hatte gelacht. »Anfangs wahrscheinlich, aber inzwischen, das kann ich dir versichern, ist er einfach er selbst.« »Darf ich fragen, wie tief ihr euch aufeinander eingelassen habt?«, hatte er gesagt. »Darüber sprechen wir eigentlich nicht.« »Vielleicht solltest du dann mit mir darüber sprechen. Willst du ihn heiraten, Pegin?« »Ich glaube, er ist nicht daran interessiert, irgendjemanden zu heiraten.« »Du denn?« »Warum sprichst du mit mir, als wäre ich 12?«, hatte sie gesagt. »Weil es sein könnte, dass du im Hinblick auf Männer eher 12 als 40 bist.« »Ich weiß, Simon Exler ist ein faszinierender Schauspieler und für Frauen vielleicht ein faszinierender Mann. Aber er ist so alt, wie er ist, und du bist so alt, wie du bist. Er hatte sein Leben mit triumphalen Höhenflügen und abgrundtiefen Depressionen, und du hattest deins. Und weil mir seine Depressionen große Sorgen machen, werde ich nicht wie du darüber hinweggehen. Ich werde dir nicht sagen, dass ich nicht versuchen werde, Druck auf dich auszuüben, denn genau das werde ich tun. Und so war es. Der Tag endete nicht damit, dass er, wie die Mutter, mit seiner Tochter einen Einkaufsbummel machte. Stattdessen rief er sie jeden Abend zur Essenszeit in ihrem Haus an, um das beim Mittagessen in New York begonnene Gespräch im selben Stil weiterzuführen. Selten dauerten diese Telefonate zwischen Vater und Tochter kürzer als eine Stunde. Am Abend, nachdem sie sich mit ihrem Vater in New York getroffen hatte, hatte Exler im Bett zu ihr gesagt: »Ich muss sagen, dass ich über diese Sache mit deinen Eltern sehr verblüfft bin, Pegin. Ich verstehe nicht, welche Rolle sie in unserem Leben spielen. Mir scheint, sie ist wichtig und genau betrachtet ein bisschen absurd. Andererseits erkenne ich an, dass es in jeder Lebensphase eines Menschen Geheimnisse gibt, die ihn und sein Verhältnis zu seinen Eltern betreffen und recht überraschend sein können. Da das so ist, will ich dir einen Vorschlag machen. Wenn du willst, dass ich nach Michigan fliege und mit deinem Vater spreche, werde ich nach Michigan fliegen und mir alles anhören, was er mir zu sagen hat. Und wenn er mir dann sagt, warum er dagegen ist, werde ich ihm nicht mal widersprechen. Ich werde ihm zustimmen. Ich werde ihm sagen, dass alle seine Sorgen ganz vernünftig sind und dass ich ihm Recht gebe. Es ist tatsächlich eine auf den ersten Blick unwahrscheinliche Verbindung und es sind damit tatsächlich gewisse Risiken verbunden. Aber es bleibt die Tatsache, dass seine Tochter und ich nun einmal diese Gefühle füreinander empfinden. Dagegen spielt die Tatsache, dass er und Carol und ich früher einmal in New York als junge Spunde miteinander befreundet waren, überhaupt keine Rolle. Das ist das Einzige, was ich zu unserer Verteidigung vorbringen werde, Pegin, wenn du willst, dass ich mit ihm spreche. Es liegt bei dir. Wenn du willst, fliege ich noch diese Woche. Wenn du willst, fliege ich morgen. Es hat vollkommen gereicht, dass er sich mit mir getroffen hat, antwortete Pegin. Kein Grund, die Sache noch weiterzutreiben, besonders da du ja bereits gesagt hast, dass sie deiner Meinung nach schon zu weit gegangen ist. Ich bin nicht sicher, ob du recht hast, sagte er. Es ist besser, sich dem tobenden Vater zu stellen. Aber mein Vater tobt nicht. Das ist nicht seine Art. Und ich glaube nicht, dass man eine Szene provozieren sollte, wo es eigentlich gar keine geben muss. Er dachte, oh doch, es muss eine Szene geben, denn deine Eltern, diese beiden Spießer, sind damit noch lange nicht fertig. Doch er sagte nur, gut, ich wollte dir nur das Angebot machen. Es liegt bei dir. Aber war das so? Hätte es nicht eigentlich bei ihm gelegen, die Einmischung der Eltern durch einen sofortigen Angriff zu neutralisieren, anstatt passiv den Dingen ihren Lauf zu lassen, damit sich die Situation von allein zum Guten wendete? Eigentlich hätte er sie nach New York begleiten sollen. Er hätte darauf bestehen sollen, bei diesem Gespräch dabei zu sein und Asa die Stirn zu bieten. Trotz allem, was Pegin zu seiner Beruhigung sagte, fiel es ihm schwer, von der Vorstellung Asas als wütendem Vater loszukommen, dem er sich lieber stellen sollte, anstatt sich vor ihm zu verstecken. »Bist du betört von seinem Ruhm?« »Natürlich. Es war typisch, dass er das vermutete, er, der nie die großen Rollen bekommen hatte.« »Ja«, dachte Exler, »dass mein Ruhm ihm seine einzige Tochter geraubt hat.« Der Ruhm, den Asa nie errungen hat.